Lektion 7. Siebte Lektion. Hier ist ein Arm und eine Hand. Das Wort Arm ist männlich, der Arm. Das Wort Hand ist weiblich, die Hand. Eine Hand hat viele Finger. Der Daumen ist der Finger 1 oder der erste Finger. Der Zeigefinger ist der Finger 2 oder der zweite Finger. Der Mittelfinger ist der Finger 3 oder der dritte Finger. Der Ringfinger ist der Finger 4 oder der vierte Finger. Der kleine Finger ist der Finger 5 oder der fünfte Finger. Also, wie viele Finger hat eine Hand? Eine Hand hat 5 Finger. Hier ist ein Bein und ein Fuß. Hat ein Fuß auch 5 Finger? Oh nee, ein Fuß hat 5 Zehe. Und das Wort Bein ist sächlich, das Bein. Das Wort Fuß ist männlich, der Fuß. Das Wort Zehe ist weiblich, die Zehe. Die erste Zehe ist nicht der Daumen. Es ist die Großzehe oder die Dickzehe. Wo ist der Zeigefinger? Der Zeigefinger kommt nach dem Daumen und vor dem Mittelfinger. Also, der Zeigefinger ist neben dem Daumen und neben dem Mittelfinger. Neben was für Finger ist der Daumen? Der Daumen ist neben dem Zeigefinger. Neben was für Finger ist der kleine Finger? Der kleine Finger ist neben dem Ringfinger. Wo ist der Ringfinger? Der Ringfinger ist zwischen dem Mittelfinger und dem kleinen Finger. Neben was für Finger ist der Zeigefinger? Der Zeigefinger ist neben dem Daumen und neben dem Mittelfinger. Ist der Mittelfinger zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger? Nee, der Mittelfinger ist zwischen dem Zeigefinger und dem Ringfinger. Zwischen was für Finger ist der Ringfinger? Der Ringfinger ist zwischen dem Mittelfinger und dem kleinen Finger. Was für Finger ist der erste? Der Daumen ist der erste und der kleine oder der fünfte Finger ist der letzte. Ich verstehe das Wort letzte nicht. Nach dem fünften Finger kommt kein Finger mehr, also ist der fünfte der letzte Finger. Eine Hand hat nur 5 Finger. Der Mittelfinger ist lang, der Daumen ist kurz und dick. Was ist kurz? Kurz ist nicht lang. Lang ist das Gegenteil von kurz. Klein ist das Gegenteil von groß. Dick ist das Gegenteil von dünn. Hier ist das Gegenteil von dort oder dat. Alt ist das Gegenteil von neu und auch von jung. Ein Haus ist neu oder alt. Ein Mensch ist jung oder alt. Das Gegenteil von viel ist wenig. Ist 6 mehr wie 9? Nee, 6 ist 3 weniger wie 9. Ist der Daumen kürzer wie der kleine Finger? Jo, der Daumen ist nicht so lang wie der kleine Finger. Ist der Ringfinger länger wie der kleine Finger? Der Ringfinger ist länger wie der kleine Finger und kürzer wie der Mittelfinger. Der längste Finger ist der Mittelfinger. Was ist der dünnste Finger? Der fünfte Finger ist der dünnste.